Es ist einem Felssturz vor 22.000 Jahren zu verdanken. Der verschloss die Höhle von Chauvet in Südfrankreich und schützte sie fortan vor der Welt. Drei Hobbyforscher entdeckten den Eingang 1994. Zunächst schien die Höhle wenig Besonderes zu bieten, abgesehen davon, dass sie ausgesprochen schön war. Aber dann, tief im Innern, fanden sie das hier. Werner Herzog redet in seinem Film Die Höhle der vergessenen Träume hier von 400 Wandbildern zwischen 35.000 und 32.000 Jahren alt. Die ältesten Höhlenbilder, die bisher entdeckt wurden, mit Darstellungen von Mammuts, Höhlenlöwen oder Pferden aus der Zeit, als der Neandertaler noch auf dem Planeten wandelte. Die Malereien von Chauvet sind von solch einer Meisterschaft, dass die Höhle als Sixtinische Kapelle der Steinzeit bezeichnet wird. Aber filmen durfte in ihr bisher niemand. Herzog war der Erste. Die Höhle der vergessenen Träume wird zu einer wunderbaren Reise ins paläolithische Leben, in 3D gedreht, verbunden mit einem unfassbaren Staunen. Stelle dir vor, du siehst das erste Mal einen Michelangelo. Darum geht es. Stelle dir vor, du blickst das erste Mal auf dieses Gemälde des Pferdes in der Chauvet-Höhle. Und dazu die Musik von Ernst Reisiger, niederländischer Komponist und Cellist, der hier das vierte Mal die Musik zu einem Herzog-Film macht. Werden wir jemals in der Lage sein, die Vision dieser Künstler über eine derart große Zeitspanne hinweg zu erfassen? Die meisten Filme, die in den letzten 2 Jahren in 3D ins Kino kamen, boten keinen auch nur erahnenswerten Mehrwert. Bisher nur eine der wenigen ernstzunehmenden Ausnahmen, James Camerons Film Avatar. Doch die Höhle der vergessenen Träume bildet die zweite wunderbare Ausnahme. Werner Herzog erzeugt mit seinen 3D-Bildern über die Höhlenmalereien von Chauvet wie James Cameron Magie